Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit dem Motto Vinyl lebt. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. It's been a hard day's night, and I'm like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the thing that you do, it'll make me feel all right. No, I work all day to get your money to buy you things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why you have to come home? 'Cause when I get you alone, Mrs. Elva Miller 1966 mit ihrer Version von A Hard Day's Night. Gleich ihre erste LP wurde Mrs. Miller's Greatest Hits getauft und tatsächlich war ihr ein, zwei Jahre lang ziemlicher Erfolg beschieden. Sie trat zum Beispiel in der amerikanischen Fernsehfamiliensendung schlechthin auf, in der Ed Sullivan Show. Und auch in Deutschland war sie damals keine Unbekannte. Ich kann mich deutlich daran erinnern, ihre charakteristische Stimme aus einem der elterlichen Radioapparate gehört zu haben. Unlängst spielte mir Kommissar Zufall ein gut erhaltenes Exemplar von Mrs. Miller's Greatest Hits zu, eine Original-Monopressung aus den USA auf dem Capitol Label, und so ein kulturelles Artefakt darf natürlich in einer Sendung mit Vinylschätzen nicht übergangen werden. This is a very special song for a very special girl. Special girl.

Ziemlich genau 20 Jahre ist es her, dass diese Klänge auf Tonträger gebannt wurden, im Winter 1986-87. Wer sich an die sterilen Keyboard- und Schädelspalter-Schlagzeug-Sounds damaliger Mainstream-Produktionen erinnert, kann sich vielleicht ausmalen, wie gut es damals tat, fünf jungen Schweden dabei zuzuhören, wie sie ihre Liebe zu alten Stooges und MC5-Platten zum Klingen brachten. 1988 hatte ich dann noch das Glück, die Band live in einem kleinen Club hier in Köln zu erleben, inklusive Ausflügen des Sängers samt Mikro an langem Kabel in Richtung Theke. Selbstverständlich fand der Ausflug über den Köpfen des Publikums statt, bis Evert Lundberg schließlich auf der schmalen Theke tanzte und sang. Das schwedische Quintett gab sich damals den hässlichen Namen Union Carbide Productions. Nach ein paar prima Platten löste sich die Band leider auf. Der Sänger Evert Lundberg nahm einige der Mitglieder der Band in ein neues Projekt mit. The Soundtrack of Our Lives heißt die Band. Einem ganzen beschaulicheres Unternehmen, aber auch nicht ohne Reiz. Zwei Nummern von Union Carbide Productions Debüt-LP aus dem Jahr 1987 waren gerade hintereinander zu hören, gleich die ersten beiden Nummern der Platte, Ring My Bell und Financial Declaration. Das Debütalbum der Band heißt In the Air Tonight und müsste eigentlich auch Menschen gefallen, die gern Musik von der nächsten oder übernächsten Generation lauter Schweden mögen. An The Hives denke ich da zum Beispiel. Das sind jetzt aber nicht The Hives, aber laut wird's schon. Shelter of your arms. Shelter. drive a car. I think I'd hear a car too. Das war Musik von drei kleinen Singles und EPs mit 45 und 33 Umdrehungen pro Minute. I Think That I'm a Car, der letzte Song dieser Vinyl-Trilogie, kam von der Hamburger Band TGW. Die drei Frauen gaben in diesem Sommer das überzeugende Vorprogramm von Slater Kinney. Dieser Song kam von einer 4-Song-EP aus dem Jahr 1999. Die Platte wurde damals von TGW in Eigenregie und auf eigenem Label veröffentlicht. Elena Lange spielt Gitarre, singt und schreibt die Songs. Barbara Schulz ist die Drummerin und Katrin Ehmke die Bassistin. Auch bei den anderen zwei Nummern saß eine Frau am Schlagzeug. Los ging die Trilogie mit der B-Seite einer Single der White Stripes aus dem Jahr 2005. Shelter of Your Arms heißt der Song, den Jack und Meg White zelebrierten. Danach gab es einen Song von dem Trio The Gossip, Your Mangled Heart, eine Nummer, die auch auf ihrem dritten Longplayer zu finden ist. Standing in the Way of Control heißt die Platte. Sie erschien in diesem Jahr. Seit 7 Jahren gibt es The Gossip. Sie haben unter anderem zusammen mit den White Stripes getourt. Während die eher wieder Blues in die Punk- und Hardrock-Tradition injizierten, bringen The Gossip Soul- und Gospel-Gefühle mit Punk und Co. in Verbindung. The Gossip sind die Schlagzeugerin Hannah Billy, Gitarrist Nathan Hauchiel und Beth Ditto Gesang. Beth Ditto bewundert unter anderem Mary J. Blige und Nina Simone und sagte unlängst in einem Interview des englischen Magazins Plan B: Manchmal sind Punk und Soul sehr nah aneinander. Soul kann so badass sein und Punk so voller Seele. Die Journalistin Melissa Bradshaw spricht im Zusammenhang mit The Gossip von der Spiritualität der Band. Die komme zum einen darin zum Ausdruck, dass sich das Publikum in deren Songs wiederfindet. Die meisten Songtexte wären Mitteilungen an diverse Leute. Andere Songtexte von Beth Ditto seien Unterhaltungen mit sich selbst oder mit einer Fantasieperson. Den zweiten Aspekt von Spiritualität sieht die Journalistin in der Bewunderung all der musikalischen Vorbilder, die wie ein Alternativuniversum wären, zu dem man aufschaut. Zitat: Beth Ditto: Ich habe angefangen zu beten, wenn ich Angst hatte. Ich bin so konditioniert worden, zu beten, wenn ich mich fürchte. Ich habe angefangen, zu Nina Simone zu beten. Sie hat etwas für mich als Person, für das ich Respekt habe und das ich schätze. und sie war eine wunderbare Frau, die Dinge in Bewegung brachte. Also bete ich zu Nina Simone, wenn ich zum Beispiel zu Hause allein bin und Geräusche höre und ich Angst bekomme. Soweit Beth Ditto, Sängerin und Texterin von The Gossip. I eat Aunt the pasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. Ti voglio bene. Angelina, I adore you. Angelina, I live for you. In passione, you have set my heart on fire. But Angelina never listens to my song. I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be my cara mia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mia mare. Figlia mia, tutta rara, mamma mia, pesaccio tu. Zitto d'ogna, la musicante, itti vai, itti vene, sembra lo strumento in mano te. Zitto mia, vanno sì, lo strumento, figlia mia. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, baccola. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, per maradare. Fichi mia cutturara, mamma mia ben faccio tu. Se tu non ne affisci a olo, e tu va, e tu vende sempre baccalà le mani dene. Se ci picchi a fantasia, baccalà le mani dene. Oh, oh, oh, oh, mamma, il li va su su ma baccalà. Oh, mamma, il li va su su ma baccalà. Oh, mamma, il li va su su ma baccalà. Sì, sì. Fräulein derer Hochzeiten, jener Anverehrer. Mit an lieben, kleinen, süßen Gogomobül. Unlängst wären's bald zusammengekehrt worden von einem Straßenkehrer. Doch im letzten Augenblick sieht er, das ist ein Automobil. Zu Hause am Schreibtisch haben sie stehen als Briefbeschwerer. die Garage, die haben schon aufgegeben längere Zeit. Weil das Suchen nach dem Coco wurde immer schwerer. Jeden Tag, es war zum Verzog, war's unter einem anderen Bogen. Jetzt löst ihm Stottern Benzin an Lebertrein ein, die Vera. Vielleicht wird's dann größer und schwerer und ein richtiges Automobil mit der Zeit. Und das Coco hat eine riesengroße Freude. Und einmal fährt die Vera mit ihrem Verehrer noch St. Pölten mit dem süßen Coco-Mobil. In Sieghardskirchen macht die Vera plötzlich am Blärer, weil aus der Kurve ein Lastauto kommt und sie niederschreien will. Sie ziehen den Kopf ein, die Vera, das Coco-Mobil samt Verehrer. Machen die Augen zu und unter dem Lastauto durch sind die drei. Und schon wiederum macht die Vera so einen Blärer, weil's rennt ein Händel über den Weg. Sie fahren über das Händel drüber weg. Das Händel denkt sich endlich ein richtiger Hahn, ein schwerer. Und beitelt die Federn und legt voller Freude ein Ei. Und das Coco-Mobil fühlt sich geschmeichelt dabei. Und wir's dann heimfahren, die Vera mit ihrem Verehrer. Von St. Pölten mit dem süßen Coco-Mobil. Sagt die Vera nach Servus, dass das kein Verkehr war. Doch so eine Kolonne ist für unser Coco nur ein Kindergespül. Sie tritt aufs Gas und schießt voran wie ein Zerstörer. Schlüpft einfach unten durch, oben drüber, links und auch rechts vorbei. Die anderen Fahrer werden ordinär, immer ordinärer. Doch das Coco kennt kein Hindernis. Jetzt fährt's vor ein Wochenmal durch die Viers. Und während die anderen am Riederberg hängen und schimpfen auf Vera, steht das Coco schon als Briefbeschwerer am Schreibtisch draus in der Kartei und träumt von einem Händel im Monat Mai. Thank you. nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk zu hören ist, kommt ausschließlich von Schallplatten aus Vinyl. Die letzte Vinyl-Trilogie begann mit Musik aus den 50er Jahren. Louis Prima gab ein Medley aus seinen beiden Nummern Angelina und Zuma Zuma zum Besten, vermutlich Ende der 50er Jahre. Angelina ist Serviererin in einer Pizzeria und ich bin ziemlich sicher, dass Louis Prima der Erste war, der Minestrone und Alone aufeinander reimt. Mitte 45 war Louis Prima damals. Geboren wurde er 1912 in New Orleans und begeistert hatte ihn ursprünglich der Jazz von King Oliver. Geige war sein erstes Instrument, bald wechselte er aber zur Trompete. Die meisten dürften Louis Prima durch gut gelaunte Nummern wie Buena Sera kennen, einem Hit aus dem Jahr 1958. Vermutlich kurze Zeit danach wurde eine besondere österreichische Coverversion davon eingespielt. Die wunderbare Geschichte von den Abenteuern eines Fräulein Vera bei den Fahrten mit ihrem Verehrer im Goggomobil. Vorgetragen wurde das Lied von Perron und Knapp, einem Duo, das von 1946, dem Gründungsjahr, bis zur Auflösung 1961 in Österreich mit kabarettistischen Bestandsaufnahmen im Schnellsprechstil oder, wenn man so will, Rap, sehr erfolgreich waren. Robert Cuny de Pierron alias Bobby Perron wurde 1918 in Zürich geboren, Josef Knapp alias Knapp wurde 1917 in Wien geboren, wo er 1999 verstarb. Robert Cuny de Pierron, alias Bobby Perron, lebt heute in einem Seniorenwohnheim der Wiener Caritas im 14. Bezirk. 1996 wurde er mit dem goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien geehrt. Nach Perron und Knapp gab es eine Aufnahme, die vermutlich in den 60er Jahren oder Anfang der 70er in Ungarn entstand. Zu hören war der Hackbrett-Virtuose Elmar Barloch zusammen mit Sándor Jaroka und seiner Volkskapelle. Qualiton heißt das ungarische Label, von dem die Platte veröffentlicht wurde. Oh, Soundcheck-Stunden mit Vinyl-Schallplatten gehen so langsam zu Ende. Das waren gerade eine Vokal- und Instrumentalversion einer Nummer des ehemaligen Fela Kuti-Dramas Tony Allen. Moyegé heißt der Song, veröffentlicht auf einer 12-Inch-Maxi-Single des Labels Honest John Records in diesem Jahr. Davor gab es Musik, die in die Stilschublade Dubstep eingeordnet wird. Vor wenigen Wochen erschien eine weitere 12-Inch-EP mit 4 Tracks von Burial, einem männlichen Produzenten und Teilzeitmusiker aus London, der es noch vorzieht, anonym zu bleiben. Zu hören war seine Originalversion von Distant Light, also nicht der Remix, der auch auf der EP vorhanden ist, veröffentlicht wie seine andere EP und sein Longplayer bei dem Label Hyperdub von Code 9. Maßgeblich zum Erfolg von Dubstep dürften die Londoner Piratensender beigetragen haben. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören, mein Name ist Michael Frank. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 3 Uhr Nachrichten, bis dahin aber noch Gelegenheit, dem Sextett Subtle aus Kalifornien zuzuhören, wie sie die letzten Minuten ihres neuen Albums gestalten. The Ends heißt die Nummer von dem zweiten Album der Band Subtle, For Hero, For Fool. Busted your mimicking, or have you? How do you everything twice? Is there a simple universal system? But you just don't.